Andacht vom 14.04.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Die Stimme des guten Hirten. Gott ist so viel besser, als du erahnen kannst. Wenn wir das nur glauben könnten, wir müssen nur lernen, ihm zu glauben. Wir müssen in dem leben, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das werde ich so lange predigen, bis ich nicht mehr atme. Es gibt etwas, was mich wirklich verletzt. Wenn du zu irgendeinem Pastor gehst, wenn du ihm dein Problem schilderst, er betet dann ein kurzes Gebet für dich, dann gehst du heim, du fühlst dich ein bisschen besser, aber dein Leben hat sich nicht verändert. Das tut mir wirklich weh. Es wäre auch für mich so viel leichter, einfach dieses kleine Gebet für Menschen zu beten. Aber ich habe eine Verantwortung für die Menschen. Überleg dir, wie viele Menschen für dich gebetet haben und nichts hat sich verändert. Dabei wird dein Herz immer enttäuschter. Und je enttäuschter du dich fühlst, desto weniger wirst du Jesus vertrauen. Ich erzähle den Menschen die Wahrheit. Je mehr du diese annimmst, wird dein Herz es glauben und du wirst in die Freiheit kommen. Ich werde gegen die Religion und ihre Lügen kämpfen. Ich werde dafür sorgen, dass die Menschen ins vollbrachte Werk des Kreuzes kommen. Der Heilige Geist ist unser nächster Freund. Er offenbart uns, was auf Gottes Herz ist. Ich habe heute nachgedacht über diese Andachten, die wir morgens machen. Ich war sehr tief berührt von dem, was Gott hier tut. Die Andachten stehen 2 Tage im Netz und 5000 Menschen haben sie angeschaut. Ich sagte zu Gott: Herr, ich danke dir, dass ich dir so dienen darf. Wir sind in einem Prozess, so vieles zu verändern, was wir getan haben. Ich möchte alles dafür tun, dass die Menschen sich verändern können. Gestern sprachen wir über Jesus, den guten Hirten. Jesus gibt uns dieses außergewöhnliche Leben, ein Leben, wie Jesus es lebte. Das ist, was Zoe meint. Er gab es uns so stark, dass es überfließt. Wir müssen aufhören, Gott ständig einzuschränken. Lasst uns das Leben ohne Begrenzungen leben, mit unserem ganzen Herz. Nur so kommen wir in das Leben, das die Qualität des Lebens Jesu hat. Jesus war nie gestresst. Jesus war nur über den Unglauben seiner Jünger und der religiösen Menschen frustriert. Aber nie wegen irgendwelcher Sünden, nie wegen seines Lebens, nie mit irgendwelchen Problemen. Ich gebe euch einige Schlüssel, die der Herr mir heute früh gab. Schaut in Johannes 10, 1. Wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Schauen wir in den Kontext. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Was ist die Schafhürde? Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Vermutlich ist es euch fremd. Ich erkläre es. Früher wurden solche Hürden aus Steinwänden gebaut. Es waren hohe Mauern um ein relativ großes Gelände. Solch eine Hürde war die Zuflucht für mehrere Hirten und ihre Schafe. Jeder hatte seinen Platz und es wurden Feuer angezündet, damit es warm war. Es gab nur eine Tür, die so groß war, dass die Hirten und ihre Schafe gut hineingehen konnten. Ein Türhüter passte auf, dass nur die Hirten und die Schafe hineinkamen, die hinein durften. Jeder Schäfer kannte seine Schafe und die Schafe kannten ihre Hirten. Es gab wilde Tiere, die nachts kamen, da konnte man sie nicht sehen. Die Hürde bot den Hirten und ihren Schafen Schutz. Vor der Kälte, vor dem Klima, vor wilden Tieren, vor Dieben und Räubern. Dieser Schutz bestand nur in der Nacht, am Tag nicht, da waren sie draußen. Sie gingen also hinein und hinaus. Hinein, um nachts Schutz zu haben, hinaus, um Futter zu finden. Jesus sagte: Ich möchte, dass ihr ein geschütztes Leben führt. Ich bin der Hirte, der für euch sorgt. Ihr sollt geschützt und gefüttert und versorgt werden. Da ist nichts, wofür ihr sorgen müsst. Ich, der Hirte, sorge dafür. Das überfließende Leben, das unglaubliche und außergewöhnliche Leben in der Überfülle ist ein Leben im Schutz und unter Versorgung. Wie viele Menschen fühlen sich weder geschützt noch versorgt? Ihr Leben ist so ein trauriges Zeugnis für die Liebe und Versorgung Jesu. Gestern ging ich durch meine Küche und ich hatte Tränen in den Augen. Ich dachte darüber nach, wie traurig es ist, dass die Menschen Jesus nicht trauen. Er ist so gut und sie vertrauen ihm nicht. Ich gebe euch den ersten Schlüssel. Jesus sagte uns, dass wir ein Leben von übernatürlichem Schutz und übernatürlicher Versorgung leben können. Wenn du diesen Schlüssel anwendest, wird sich dein Leben ändern. Schau in Vers 3. Die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Das Erste, was du lernen musst, seine Stimme hören. Wenn du seine Stimme nicht hörst, wirst du weder Schutz noch Versorgung erleben. Heute früh im Bett spürte ich die Freude an Jesus so stark in mir, dass ich dachte, ich müsste explodieren. Ich schaute auf die Uhr und es war viel zu früh zum Aufstehen. Aber ich ging dann doch in mein Büro. Ich genoss einfach Jesus. Jesus sagt, sie hören meine Stimme. Er ruft sie beim Namen und führt sie hinaus, auf die grüne Weide, auf fruchtbares Land, in die Versorgung, ins Wohlergehen. Jesus redet zu dir, warum hörst du ihn nicht? Schau, es heißt im Griechischen, sie achten auf seine Stimme. Im Hebräischen ist dies gemeint, wenn es um Zuhören oder Hören geht. Alles, was du tun musst, ist dies. Achte gut auf seine Stimme und gehorche dann dem, was du gehört hast. Setze das um, was du bereits gehört hast. Mein Freund, hör mir genau zu. Wenn du nicht umsetzt, was du hörst, wirst du keine Versorgung erleben. Denn Jesus wird dich nicht anschreien. Er nennt dich nur bei deinem Namen. Das ist gemeint, wenn Jesus von den Schafen spricht. Sie werden genau hinhorchen auf seine Stimme. Es gibt viele Stimmen in der Welt. Die Vernunft ruft, andere Menschen um uns herum raten uns und so weiter. Mein Freund, bitte begreife, welcher Stimme hörst du zu? Die Schafe, die von Jesus aus dem Pferch entlassen werden, hören auf seine Stimme. Sie folgen seinem Wort. Es ist so traurig für mich, dass so viele Christen mehr auf ihren Pastor hören als auf Jesus. Wir wollen immer die Stimme eines Menschen hören. Wir stellen immer jemanden zwischen Gott und uns. Und es ist nicht Jesus. Wir hören auf tausende Stimmen. Wir folgen anderen Stimmen. Wir fragen nach Meinungen. Und so weiter. Wen kümmern diese Stimmen? Jesus sagt, wir sollen seiner Stimme gehorchen. Wenn du einmal gelernt hast, Jesus Stimme zu hören und ihr zu gehorchen, wirst du vom Schutz in die Versorgung und wieder zurückgehen. Dann spielen deine Umstände keine Rolle mehr. Du wirst dich nur dauernd danach sehnen, die Stimme deines Hirten zu hören. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. 1000 Leute hören hier zu. Viele von euch werden mehr auf die Stimmen um euch herum hören, was eure Versorgung angeht, als auf Jesus. Wir sind trainiert worden, auf alles zu hören, nur nicht auf Jesus. Wir horchen auf all diese Stimmen und wundern uns, dass wir Jesu Stimme nicht hören. Warum lernst du nicht auf die Stimme deines Hirten zu hören? Ich verrate dir, es gibt kaum etwas Schöneres, als wenn Jesus zu mir spricht. Es ist der schönste Klang, wenn er zu mir sagt: Reinhard? Seit Jahrzehnten ist es eine Gewohnheit in meinem Leben, auf Jesu Stimme zu hören. So viele Stimmen rufen dir etwas zu. Aber du musst auf Jesus hören. Das musst du lernen. Wenn du deinen Namen hörst, wirst du aufhorchen und ihm gehorchen und folgen. Schau auf Samuel. Der kleine Junge schlief im Tempel. Gott rief ihn: Samuel! Der Junge rannte zum Priester Eli. Du hast mich gerufen? Dreimal hörte er die Stimme, bis der Priester verstand: Das ist nicht die Stimme eines Menschen, das ist Gott. Er riet dem kleinen Samuel: Sag, rede, Herr, dein Knecht hört. Sieh, das müssen wir sagen. Ich war ein Junge, als ich diese Geschichte hörte. Ich habe es wohl tausende Male in meinem Leben gesagt: Rede, Herr, dein Knecht hört. Es muss deine Herzensentscheidung sein. Sag: Jesus, ich bin nicht glücklich, bis ich nicht meinen Namen aus deinem Mund gehört habe. Mein Herr, ich verspreche dir, ich höre zu, ich passe auf. Schau, was Jesaja sagt in 50,4. Jeden Morgen öffnet er mein Ohr. Wir sind diejenigen, die unsere Ohren verschließen. Wie? Erstens, wir hören nicht zu, was er sagt. Zweitens, wir entscheiden uns, alle anderen Stimmen um uns herum zu hören. Drittens, wir haben nicht diese tiefe Sehnsucht in unseren Herzen, ihn hören zu wollen. Diese Sehnsucht zu haben, dafür musst du dich selbst entscheiden. Ich erzähle dir was. Clayton konnte zwei Nächte zuvor nicht schlafen. Er kam morgens und erzählte, dass er erst nach 1 Uhr nachts einschlafen konnte. Ich antwortete: Beunruhige dich nicht. Wenn du nicht schlafen kannst, dann rede mit Jesus. Clayton sagte: Papa, das habe ich getan. Es gibt eine brasilianische Aussage: Wenn du nicht schlafen kannst, zähle Schafe. Hört, Freunde, wenn ihr nicht schlafen könnt, ist Schafe zählen eine blöde Beschäftigung. Horch auf Jesus. Er ruft deinen Namen. Also, der erste Schlüssel heißt: Hör zu und achte auf die Stimme Jesu. Der zweite Schlüssel ist: Wenn er hinausgeht, er geht, die Schafe folgen ihm. Vers 4 und 5. Er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Er geht einfach voraus. Du musst ihm nachlaufen. Er schiebt nicht an. Er schlägt nicht von hinten mit seinem Stock. Wenn wir immer Gott überzeugen wollen, uns etwas zu tun, wenn wir bitten: Tu das für mich, da fragt Gott dich: Warum folgst du nicht meinem Sohn Jesus? Er geht voran, er sorgt für dich. Warum gehorchst du nicht? Warum gehst du nicht mit ihm? Es ist sehr interessant. Wie leben wir unser Leben? Wir gehen unsere eigenen Wege. Die Kirche lebt sehr ähnlich wie die Welt. Sie ist fast wie eine Firma, eine Institution. So sollten wir nicht leben. Ich erinnere mich, wie ich vor Jahren mit anderen Pastoren ein Gespräch hatte. Sie konfrontierten mich bezüglich meiner Einstellung zu Finanzen. Sie sagten zu mir: Wir geben dir 3 Jahre und wir werden dich verändert haben. Ich antwortete, nein, meine Einstellung bezüglich Geld wird sich nicht verändern. Ich werde großzügig bleiben, denn ich habe es von Jesus gelernt. Ich werde nie erlauben, dass mein Herz von materiellen Dingen beeindruckt wird. Jesus hat mir das vorgelebt. Immer, wenn ich so lebe, erlebe ich Schutz und Versorgung und einen wunderbaren Hirten. Immer. Wenn ich erlaube, dass Menschen mir Druck machen, erlebe ich dieses überfließende Leben plötzlich nicht mehr. Deshalb habe ich mich entschieden, Jesus zu folgen, wohin er mich führt. Ich höre seine Stimme, ich schaue auf ihn, ich folge ihm. Er ist immer vor mir. Jesus ist das Wort, das Fleisch wurde. Wenn du in der Bibel liest und nicht erkennst, was Jesus lebte, wirst du es nicht begreifen. Schau, wie Jesus wandelte. Schau es dir an und lebe danach. Solange du seinem Vorbild nicht folgst, wirst du die Bibel nicht verstehen. Ich bin zu dieser Einfachheit im Leben gekommen. Ich folge einem. Ich möchte meinen Namen von ihm ausgesprochen hören. Ich horche auf seine Stimme und ich folge ihm. Wenn du einmal so lebst, wirst du solch einen unglaublichen Frieden erleben in deinem Leben? Das ist unbeschreiblich. Vinicius sagte gestern zu mir, Reinhard, du willst 100 Waisenhäuser in Brasilien bauen. Weißt du, wie viel das monatlich kosten würde? Ja, ich weiß. Ein Waisenhaus kostet im Monat durchschnittlich 150.000 Reals. Nur für den Unterhalt. Das wären für 100 Waisenhäuser also monatlich 15 Millionen Reals. Wo ist das Problem? Das Problem ist dann da, wenn ich aufhöre, auf die Stimme Jesu zu achten und ihm zu folgen. Es wird mir gut gehen, solange ich auf ihn schaue, auf seine Stimme höre und ihm folge. Nun kommt der dritte Schlüssel. Vers 14. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Im originalen Griechisch gibt es viele unterschiedliche Worte für kennen. Hier steht ein spezielles Wort. Ein perfektes Kennen durch Erfahrung und Beziehung. Dieses Wort wurde unter den Juden für Geschlechtsverkehr verwendet. Also, Jesus sagte nicht, du hast ein intellektuelles Wissen über mich. Er sagt, ich habe eine intime Beziehung und einen lebendigen Austausch mit dir und du mit mir. Schaut auf diesen unglaublichen Schlüssel. Es gibt eine Beziehung zwischen dem, der mich kennt und den ich kenne. Wenn ich sage, ich kenne das Wasser, das ich gerade trinke, das würde mit diesem Wort beschreiben, ich trinke es, ich kenne es, weil ich es geschmeckt habe und ich habe eine spezielle Beziehung zu ihm, eine kostbare Beziehung. Und der vierte Schlüssel kommt jetzt. Das griechische Wort für kennen ist das gleiche Wort, wenn Jesus sagt, ich kenne sie, sie kennen mich. Aber die Grammatik ist unterschiedlich. Ich kenne sie ist aktiv. Sie kennen mich ist passiv. Jesus sagt also, ich tue alles für dich, damit du mich kennst und ich wertvoll für dich bin. Ich möchte dich immer wissen lassen, wie wichtig und kostbar du für mich bist. Die Schafe brauchen es nur geschehen lassen und staunen. Deine natürliche Antwort ist, ich kann nichts mehr dazu tun. Da ist dieses doppelte Kennen. Aber Jesus hat damit angefangen. Wie können wir einem solchen Hirten nicht einfach folgen? Wie können wir irgendetwas anderem noch einen Wert zuschreiben? Wie können wir noch auf andere Stimmen hören? Der Hirte ruft seine Schafe zurück zu sich. Er öffnet uns die Ohren, damit wir seine Stimme hören, rund um die Welt. Ich erhalte Nachrichten von Leuten, sie hören Jesu Stimme und wollen nichts anderes mehr, als ihn zu hören und ihm zu folgen. Rein, raus, Schutz, Versorgung. Wenn du auf ihn Acht gibst, wirst du das erleben. Wenn du deine Ohren nicht geöffnet hast, um seine Stimme, deinen Namen rufen zu hören, wirst du das nicht erfahren. Jesus sagt: Vertraue mir, denn deine eigenen Wege waren immer das Problem. Wir werden kein weiteres Bedürfnis haben, unsere eigenen Wege zu gehen. Unser Herz ruft nach Jesus, dass er uns den Weg zeigt. Es ist egal, wie laut die Stimmen um uns herum rufen. Wir wollen Jesus folgen. Amen.